Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, wir können loslegen. Wunderbar, dann begrüße ich euch zur 7. Vorstandssitzung des 7. Landesvorstands der Piratenpartei NRW. Heute ist der 26. Juni, wir beginnen um 20.34 Uhr. Da war jetzt gerade was weg. Anwesend sind alle. Das heißt, der Bali, der Kostov, der Grumpy, die Janine, die Vako und die Isan. Damit sind wir vollzählig. Und als erstes, ich bin die Vako und ich werde durch die heutige Sitzung leiten. Als Protokollführend steht hier die Isan, aber wir helfen alle ein bisschen mit dabei. Und als erstes hätten wir das Protokoll der letzten Woche zu bestätigen. Gibt es da Enthaltungen oder Einwände? Das ist nicht der Fall, dann haben wir das einstimmig angenommen und machen weiter mit dem Bericht. Ich war am 18.06. in der AGÖ-Sitzung, die ist alle 14 Tage Mittwoch. Am 19. habe ich dann, ihr habt es gesehen, zwei Zugänge für die ÖA angefragt, da komme ich später nochmal zu. Am Samstag, den 21. war ich auf dem Infostand vom CSD in Düsseldorf. Dann hatte ich eine Mail bekommen vom Lars bezüglich Wiki, da habe ich ein bisschen geholfen, die Kommunalwahlgeschichten, Aufstellungsversammlung und so weiter ins Wiki zu packen mit den entsprechenden Formularen. Dann habe ich mich zusammen mit der Isan um diese inaktiven Webseiten gekümmert, mal geprüft, mal angeguckt, kommen wir auch noch später zu. Und ein bisschen recherchiert, weil wir ja angedacht hatten, nochmal eine Aufstellungsversammlung zu machen für die Landschaftsversammlung und gegebenenfalls Regionalräte. Kommen wir auch nochmal später zu. Ansonsten so die Kleinigkeiten, Mails, Telefonate, Spam, Kalenderpflege. Das war's von mir. Wenn ihr Fragen habt zu unseren Tätigkeitsberichten, lasst uns die einmal durchgehen und dann können wir das am Ende machen. Als nächstes ist dann die Isan dran. Vielen lieben Dank, Vako. Ich war auch bei der AGÖA-Sitzung am 18.06. Dann habe ich natürlich, wie immer, das tägliche Social-Media-Geschäft gemacht und sehr verstärkt Account-Pflege bei Masto und Blue Sky, denn wie ihr wisst, wir haben X verlassen. Und ich muss aber ehrlich sagen, auf Blue Sky rappelt's richtig. Da geht's richtig rund. Das gefällt mir auch richtig und der Ton ist auch angenehmer. Also ja, ich sehe da schon Potenzial. Dann habe ich Medien durchforstet und ja, wie Vako schon erwähnt hat, diesen Multiblock, dieses Pad durchgegangen mit den inaktiven Seiten, Protokollvorbereitungen, Ticketshops und Mails, Spams. Das war's. Danke dir. Und der Bali ist der Nächste. Oh ja, doch. Also nur das Notwendigste eigentlich. Also ein bisschen Schatzmeisterei, Überweisung, die Kontoauszüge überprüft, Telefonat mit der Bundesbuchhaltung, Schräger, Manuela. Der Rewe Bielefeld, welcher in meiner Hand liegt, fehlt noch und Münster fehlt auch noch. Da sind die Adressen ausgetauscht, an wen sie sich wenden soll. Da weiß ich noch nichts Neues. Und das mit der Körperschaft, die uns abgezogen worden ist, das werde ich mit Grumpy nochmal besprechen. Das haben wir eben auch schon mal kurz auf Telegram angerissen. Danke dir. Ich hoffe, du hast auch meine erste, einzige Überweisung kontrolliert und keine Fehler feststellen können. Ich war dann doch ein bisschen nervös. Nee, das war soweit okay, das habe ich gesehen. Und auch das, was gestern reingekommen ist, habt ihr vernünftig bearbeitet. Das ist vernünftig zusammengetragen in GIS, also in Schatzmeister, ne, Überweisung, also das mache ich morgen früh. Alles klar, danke dir. Und dann ist der Grumpy der Nächste. Genau, geht auch relativ schnell. Vor zwei Wochen oder anderthalb Wochen AV Düren. Aufstellungsversammlung wird an diesem Sonntag fortgesetzt. Ich habe tatsächlich gesagt, ich komme nochmal vorbei, weil ich das sehr cool finde, wie sie das machen dort im kleinen Rahmen. CSD in Düsseldorf, eigentlich eher eine KV-Angelegenheit, aber nach Besuch von zwei Ministerinnen bei uns am Stand am Sonntag und Gespräche mit anderen Parteien, dann auf einmal doch eher auch auf Landesebene unterwegs, gerade weil es um die Kommunalwahl ging, dabei vor allen Dingen die Kontakte mal so ein bisschen aufgefrischt, persönliche Daten ausgetauscht, wie sich das gehört, das war sehr cool, auch wenn es schweineheiß war am Sonntag und es leider nicht groß geregnet hat. Okay. Dann tatsächlich diese Woche war dann eher vollgepackt als die letzte Woche. Landtag Bayern ist ja auch die Mischung zwischen meinem Beruf und meinem parteilichen Engagement. Tatsächlich, ich beschäftige mich in beiden Richtungen und werde auch was für den Bund vorbereiten in Bezug auf das sogenannte Once-Only-Technical-System. Das war nämlich jetzt diese Woche in Bayern im Land. Das ist ein Staatsvertrag, geht durch alle Länder. Ich schreibe da ein paar Zahlen zu und reiche die mal an den Bund weiter, weil das geht durch alle 16 Bundesländer. Und das Gleiche gilt für den 6., 7. und 8. Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge. Früher nannte man das Rundfunkstaatsvertrag. Das ist schon zum Glück, als wenn es die Piraten geahnt hätten, vor über 10 Jahren längst geändert worden, war das heute auch kurz Thema. Dazu wird es in NRW, dem bevölkerungsreichsten Land der Republik, eine Anhörung geben. Die wird auch öffentlich sein, wie auch immer. Da bin ich parallel dran. Und ebenso genau an einem relativ chancenlosen Beitrag der SPD in Nordrhein-Westfalen, digitale Souveränität sichern. Da reden wir auch von dem, was Isan gerade meinte, auf Blue Sky geht's ziemlich ab. Wie können wir eigentlich selber sowas mit der digitalen Souveränität und den Medien in Deutschland und in diesem Fall aus Landessicht auch in Nordrhein-Westfalen eigentlich überhaupt herstellen? Und auch da werde ich weiter im Hintergrund dranbleiben. Postfach und Post, wie gesagt, viel wenig Liebesbriefe, außer für Bali. Und dann viel zu spät technische Schulden dann auch eingelöst, die Seiten auch nochmal geprüft und entsprechende Empfehlungen reingeschrieben. Ja, das war ereignislos. Okay, danke dir und Janine. Ja, ich habe ein bisschen Request-Tracker-Pflege gemacht, also Mails, Spam etc. und bin aktuell aber ziemlich eingebunden in der Vorbereitung zur Kommunalwahl. Ein bisschen weniger gemacht. Dankeschön. Und dann haben wir noch den Christoph. Ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Ich habe Spam gelöscht beim Request-Tracker. Hatte ich jetzt angeschaut. Aber genau, ansonsten bin ich hauptsächlich mit der Orga, der Kommunalwahl in Bonn, beschäftigt und komme sonst aktuell zu wenig anderen. Okay, dankeschön. Gibt es Fragen, Anmerkungen? Grumpy, ich war etwas verwirrt, weil ich irgendwie dachte, du warst dann im Landtag oder du warst dann im Landtag Bayern. Das warst du nicht, sondern du hast dir da nur was angeguckt, richtig? Also nur in Anführungsstrichen. Nein, ich kann hexen und beamen habe ich auch schon erfunden. Nein, anders als in Nordrhein-Westfalen, die Plenarsitzungen werden in Bayern, auch wie in Nordrhein-Westfalen übrigens, immer live übertragen und von daher kann man sofort auch Bezug nehmen auf alle Teilinhalte und mitprotokollieren bestimmte Aspekte. Wenn es halt dann vor allen Dingen in jedem dritten Halbsatz halt heißt, Bayern hat, Bayern ist, Bayern wird und Bayern hat und Bayern ist und Bayern wird. Das kenne ich sonst nur aus Landtagen wie Thüringen. Also das muss so eine Sache mit dem Freistaat sein. Ja, das kann man alles online, das Leiden mit blutenden Ohren verfolgen. Das möchte ich niemandem wirklich großartig empfehlen. Und das mit dem Landtag heute war dann im echten Leben, weil eine Ausschusssitzung wird in NRW nicht live gestreamt, sondern da war ich dann halt tatsächlich vor Ort. Okay, ja, das war nämlich genau meine Frage, weil ich nicht wusste, ob oder dass Ausschusssitzungen genauso auch übertragen werden, aber dann hat sich das erledigt. Dankeschön. Randhinweis für alle, auch wegen der Kommunalwahlen. Düsseldorf überträgt sogar seine Ausschusssitzungen live im Internet, auch wenn sie YouTube benutzen. Das ist mir dann völlig egal, sie tun es aber. Das heißt also zum Beispiel Düsseldorf Ausschuss für Gesundheit, Thema Digitalstrategie der Kommune. Das wurde am Dienstag live übertragen. Schaut mal bitte, ob eure Städte sich da nicht doch tatsächlich im Laufe der letzten 5, 6 Jahre an die Realität angepasst haben. Düsseldorf hat es sogar besser als der Landtag. Okay, danke schön. Dann geht's weiter mit Berichtestatistik. Da haben wir einmal die Mitgliederstand vom Dienstag. 1178 davon stimmberechtigt, 419. Barkassenbestand unverändert aus April, 354,11 €. Stadtsparkasse Düsseldorf Stand heute 33.823,61 €. Und unser Renditekonto unverändert 200.000 € haben wir da angelegt. VKV-Kontostände findet ihr immer auf unserem Vorstandsblog vorstand.piratenpartei-nrw.de im Menü unter Kontostände. So, LGS, gerade schon erwähnt, letzte Lehrung heute. Ja, Bali hat Post und wer Interesse hat, LGS ist die Landesgeschäftsstelle und unsere Bank heißt ja fast genauso und wir haben da noch was für die Busenlektüre. Okay, weiter geht's mit den Terminen. Da haben wir 5. 6. Juli das Stadtfest in Kerpen mit Infostand der Piraten aus dem Rhein-Erft-Kreis. Dann am 7.7. 18 Uhr die Einreichungsfrist zur Kommunalwahl. Am 19.7. Online-BPT, der Sachenlink ins Wiki. 26.7. Infostand in Horrem, 3. oder 10.8. ist angedacht gewesen, eine Aufstellungsversammlung für die Reservelisten, Landschaftsversammlung oder ähnliches. Am 14.9. ist die Kommunalwahl in NRW, 6.10. wäre die Einreichungsfrist für die Reserveliste Landschaftsversammlungen und am 23.11. voraussichtlich die Einreichungsfrist der Reserveliste der Regionalräte. Wollte gerade noch jemand was dazu schreiben? Ich wollte gerade aus Versehen das Zack-Straßenfest auftragen. Ich bin in der falschen Runde. Gut, Termine der Piraten NRW gibt es auf unserer Website im Menü unter Termine. Wenn eure Termine dort nicht stehen, bitte einmal kurz eine E-Mail schreiben an uns, dann tragen wir die da ein. Anträge haben wir keine. Ein Umlaufbeschluss hatten wir, Ticket 540105, Finanzantrag von unserem Schatzmeister. Er braucht Material, Toner, Porto, Briefumschläge und Büroartikel und hat ein Budget über 200 € beantragt. Dem haben wir natürlich zugestimmt. Bis zu 250 € könnte unser Schatzmeister auch im Alleingang beschließen. Trotzdem oder deshalb auch vielen Dank dafür, Anni. Reine Transparenzgründe. Danke dir. Aktuelles aus den Kommunen NRW, da schreibt gerade schon einer Bonn-Doppelpunkt. Genau, dann sind Bonn, läuft die Unterschriftensammlung aktuell noch etwas schleppend, voraussichtlich für Samstag in der Innenstadt noch etwas in der Innenstadt gesammelt. Details stehen aber noch aus, da melde ich mich dann, wenn ich da genaueres weiß. Magst du kurz das Datum eintragen? Klar. Haben wir den Termin im Kalender? Nein. Details weiß ich noch nicht, Uhrzeit und so weiter, deswegen konnte ich dann noch nichts in den Kalender eintragen. Okay. Das ist aktuell noch in der Planung. Alles klar. Dann habe ich noch kurz von Herne, da habe ich einen Anruf bekommen, die haben die gesamten Unterlagen eingereicht. Das ist mein Pad weg. Und es fehlte wohl noch ein Formular für die BVen, das kriege ich jetzt per Post zugeschickt, weil das vom LAVO unterschrieben werden muss. Das sollte aber terminlich alles noch klappen. Zur größten Not müssen wir uns irgendwie noch treffen auf halber Strecke oder so. Ansonsten sind die Unterlagen vollständig und in Ordnung. So, Düren, Grumpy. Das war jetzt einfach nur eben zur Kenntnis. Am Sonntag geht dann halt die AV in Düren weiter. Und die haben keine Angst vorm Sammeln für ihre jeweiligen kleinen Dürener Wahlkreise. Und die haben Bock. Die müssen doch auch gar nicht sammeln. Das ist ja der Scherz. Ach so. Ansonsten wäre es schon ein bisschen knapp. Okay, Hilde. Das Böse? Hilde, Janine. Ja, und zwar planen wir weitere Infostände Die genauen Termine weiß ich jetzt noch nicht. Da stimmen wir uns gerade untereinander ab, wann wer wie kann und wann wer im Urlaub ist. Wir müssen in Hildenlehne Unterstützungsunterschriften sammeln, was das Ganze für uns erleichtert. Aber wir wollen halt Präsenz zeigen, daher die Infostände etc. pp. Zudem haben wir beschlossen oder bei der Aufstellungsversammlung beschlossen, wir stellen... Bin ich jetzt weg oder seid ihr weg? Ich bin hier. Ja, du warst jetzt aber irgendwie abgehakt. Oha, aber ansonsten, was hast du gesagt, ihr müsst sammeln und dann habt ihr noch irgendwas beschlossen? Nein, also wir brauchen keine Unterstützungsunterschriften sammeln, was uns natürlich die Sache erleichtert. War das jetzt genau, wir brauchen keine Unterschriften, das haben wir vom Wahlleiter erfahren. Aha, und das ist ja toll. Wir haben dann beschlossen, doch Bürgermeisterkandidaten zu stellen. Okay. Das heißt, weil ihr schon bei der letzten Kommunalwahl in dem gesamten Kreis angetreten seid, müsst ihr jetzt für diese Unterbereiche nicht kreisfreien Städte nicht sammeln. Genau, so geht es in etwa. Der Andreas Benoit, also der Schatzmeister, der hat sich da erkundigt und sich schlau gemacht. Okay. Meine Bitte an dich und dann auch noch an Christoph, sobald ihr ja mehr oder weniger fertig seid, dass ihr nochmal diese eine Wiki-Seite da auf den neuesten Stand bringt. Welche? Die ist mit der Orga-Seite, du warst da schon drauf, Christoph. Ja, es gibt nur viele Wiki-Seiten. Ist das die... Leute. NRW-Kommunalwahl 2025, da ist die Seite verlinkt, da wart ihr auch schon alle mal drauf, wo es darum geht, die Kreise zu sammeln und Städte zu sammeln, die aufgestellt haben, dass ihr das nochmal aktualisiert, wenn ihr mit euren AVs soweit durch seid. Okay, ja. Warte mal ganz kurz, eine Rückfrage. Die nehmen das auch nochmal für Düren mit, ne? Weil die wirken ja, technisch ein bisschen... Ja, also es wäre fein, also Düren hat ja irgendwie auch keine Webseite. Das heißt, wir sollten tatsächlich irgendwie die Listen, die Gewählten im Wiki erstmal hinterlegen. Kann ich gerne alles machen, brauche ich halt nur die Infos von denen. Nee, gut zu wissen, weil dann nehme ich das auch noch am Sonntag mit. Also gerade da, wo wir ja auch gesehen haben, dass es im Blog tschechische Probleme gibt, nichts gegen Tschechien, dann ich nehme das nochmal mit. Danke. Gut, Kommunalwahl haben wir da sonst noch irgendwie was Neues. Dann die To-Dos vom letzten Mal, Multiblock-System. Ja, wie schon gesagt, Isan ist und jetzt auch noch Grumpy. Wir haben uns da diese ganzen Seiten mal angeguckt. Ich bin jetzt auf 13 Seiten gekommen, die tatsächlich sofort umgeleitet werden könnten. Ich würde bei Ennepe, Ruhrkreis und bei Aachen einfach noch abwarten wollen, weil wir da noch Mandatsträger haben. Ich habe zwar nicht die Hoffnung, genauso wie Isan, dass sich da noch was tut, weil die Webseiten halt eben auch schon seit Jahren nicht mehr aktualisiert worden sind. Aber dennoch fände ich es komisch, solange wir da noch Mandatsträger haben, einfach so die Seite den wegzunehmen, in Anführungsstrichen. Das stimmt zum einen. Zum zweiten war mir dabei sehr wichtig, auch nach unseren Gesprächen auf der internen Klausur, dass wir dann schauen, dass da, wo externe Domains, egal ob sie jetzt schon auf uns verlinken und oder nicht, nochmal technisch geprüft werden, wem sie gehören, damit sie nicht irgendwann irgendjemand einfach einkauft. Das habe ich entsprechend vermerkt. Das war mir dabei sehr, sehr wichtig, weil ansonsten ist das dann demnächst irgendeine Porno-Seite. Und das zweite ist der Hinweis, nur als Empfehlung, die Überlegung, wie wir das schon vor x Jahren hatten, dass wir trotzdem alleine wegen der Texte, die geschrieben wurden, egal wie gut, wie schlecht sie sind, wie nötig oder unnötig sie erschienen, diese trotzdem irgendwie archiviert und erhalten bleiben in den jeweiligen Daten mit dem Weiß, das ist Olpe, das ist Siegen, das ist irgendwo. Nur das nur so als Vorschlag. Ob und wie wir das überhaupt leisten können, ist völlig egal. Es ist ja halt AG Technik entscheidet. Darf ich mich dazu äußern? Ja, bitte. Also der Lars kümmert sich grundsätzlich um diese Umstellung und archiviert auch. Bei den externen Domains, ich weiß nicht, habt ihr eine Liste? Weil die ganzen 4 Krefelder Domains und die Bielefelder Domains sind in der Umstellung und die Verträge wurden gekündigt mit den externen Dienstleistern. Als Beispiel. Das sind auch so Seiten, die nicht bespielt werden. Da warten wir nur noch auf die Kündigungsbestätigung teilweise und auf die Outcodes, dass wir die komplett übernehmen können. Gut, dennoch sind das 2 verschiedene Sachen. Ich habe das so verstanden, dass wenn wir einen Block weiterleiten auf NRW, das von der AG Technik archiviert wird. War das das, was du auch gerade gesagt hast? Ja. Gut. Und die AG Technik macht es aber nur, wenn sie von uns einen entsprechenden Beschluss hat. Wenn es da jetzt keine Einwände gibt, jetzt haben 3 Leute drüber geguckt, würde ich diese 12 oder 13 Seiten, also würde ich da den Antrag formulieren, dass wir das einmal beschließen und dann an die AG Technik weitergeben. Erstmal nur das, um die anderen externen Domains müsste man sich dann nochmal separat kümmern. Dazu braucht es nach meiner Auffassung keinen Beschluss, sondern es reicht, wenn einer von uns aus dem Vorstand das der AG Technik so mitteilt. Das müssen wir nicht groß beschließen. Doch, das hat Daniel damals verlangt. Er sagt, das machen Sie nicht ohne Antrag. Ja, stimmt. Haben wir ja bei Krefeld auch gemacht. Ja, von mir aus. Bitte. Okay. Ich formuliere das dann in einem Antrag und dann machen wir das im Umlauf. Das ist ja auch kein Hexenwerk. Und dann geben wir das so als Ticket direkt an die AG Technik weiter. Der Reinhard ist im Sprechenraum. Danke. Reinhard? Hallo, guten Abend. Hallo, guten Abend. Bin wir einigermaßen an Bord. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ist aus der Domain von Duisburg geworden? Die sollte ja auch kurz gekündigt werden und irgendwie neu aktiviert werden. Weil so wie es aussieht, werden wir zu den Kommunalwahlen zumindest auf meiner Reihenseite. Und da wäre eine Domain durchaus sinnvoll. Danke. Ich habe das jetzt, glaube ich, nicht vollständig verstanden. Eine Domain wäre sinnvoll, habe ich am Ende mitbekommen. Haben die Piraten Duisburg denn mal eine Seite gehabt im Multiblock-System? Wir haben dann die Piratenpartei-Duisburg.de Seite. Die ist ja dann irgendwie totgelaufen über die Auflösung der KV und was auch immer. Das warte ich da seit einiger Zeit schon drauf oder wert, dass wir eine Domain bekommen. Und wir sollten irgendwie diese ja wie auch immer zurückbekommen, sodass wir da was übers Netz machen können. Weil wir können im Moment, also ich werde am Laufmeter, ich wurde bei meinen Unterschriftsammelleien immer gefahren, wo man die uns erreichen kann und musste leider nur auf Blick überweisen. Kann man da irgendwie was bis zum Kommunalwahlkampf auf Reihe kriegen, weil wir treten ja mindestens auf meiner Reihenseite an. Habt ihr denn einen Antrag an die AG Technik gestellt bezüglich so einer Seite im Multiblock-System? Ja, wir hatten das ja damals dem Kollegen Wolf alles übergeben und er wollte sich damals drum kümmern. Hat dem auch alle Unterlagen gegeben, die habt ihr auch alle. Vielleicht dann aber nachhaken, wenn nicht, wo die Antrag an die AG Technik stellen und hat sich das. Welche Unterlagen hat Wolf? Die Landeland, der ist auch hat Unterlagen. Sorry, was für Unterlagen? Weiß ich nicht. Die Seite ist tot, die URL existiert noch, die wurde nicht bezahlt. Ich habe keinen Schimmer. Jetzt, da ihr jetzt auch bei den Aufräumen arbeitet, wollt ihr euch fragen, ob ihr euch auch um die Duisburg-Seite gekümmert habt. Aber das war kein Multiblock-System, oder? Eure Seite? Nee, das war ja eine eigenständige Seite damals. Habt ihr denn jemanden, der euch das dann auch pflegen und einrichten kann? Sprich, sich mit WordPress auskennt? Ja, zur Not bleib ich übrig. Ich mag WordPress über die Sozialpiraten. Müssen wir eigentlich hinkriegen. Und dann müssen wir mal gucken. Rein theoretisch muss ich das können, sagen wir mal so. Wir beginnen WordPress, die Seite der Sozialpiraten als Administrator. Und ich gehe davon aus, dass ich das kann. Okay, weiß jemand, hier, wie man so eine Seite beantragt? Von den spontan Kollegen? Nicht. Und ich habe gerade nachgeguckt. Ich finde jetzt spontan aber auch keinen Eintrag, der auf eine Existenz, also im lesbaren, nicht im technischen, im lesbaren Internet gibt. Das heißt also, was Webseiten betrifft, ich schaue gerade, da finde ich jetzt sowas wie Piratenpartei Duisburg oder Piraten Duisburg oder wie auch immer, finde ich gar nicht. Und wenn es einen Multiblock-System-Eintrag geben sollte, finde ich auch nichts. Ja, ganz genau. Anders, wenn nichts haben. Eigentlich, da müssen wir halt von vorne anfangen. Und dann möchte ich euch, ich weiß nicht, wenn ich einen formalen Antrag stellen muss, dann schreibe ich den eben, dann hat sich das. Genau so sieht's aus. Muss man mir mal einen Text schreiben, weil ich ja schreiben muss. Weil ich hier gerade höre, ist neu für mich. Also, Piratenpartei-Duisburg hat zumindest einen 403-Eintrag. Das heißt, die ist schon mal irgendwo registriert. Und ich weiß jetzt nicht, wem diese Seite gehört. So, wenn ihr es nicht wisst, dann lässt sich das vielleicht herausfinden, indem ihr die AG Technik fragt mit einem einfachen Antrag, der da lautet, es gab mal eine Piratenpartei-Duisburg.de, die möchten wir wieder aktivieren, wir wissen aber nicht, wo die liegt. Oder wem die gehört oder wie auch immer du das formulieren möchtest. Und das geht an die AG Technik. Gut, wenn ich da eine Antwort kriege, da ist dann immer noch der Daniel Jäger. Nicht nur. Solche Sachen macht weile der Nils. Ja. Aber einer von beiden wird sich drum kümmern. Schreib mir mal einfach an die AG Technik schreiben, ja? AG Technik. Nee, technik@piratenpartei-nrw.de. Danke. So war's. Entschuldigung. Danke, Marco. Danke. Okay, dann weiter mit Toulouse. Post, Zeitungsbeilagen, Recherche formulieren. Weiß nicht, hat sich da jemand drum gekümmert oder so? Steht auch gar nicht, wer das eigentlich machen wollte. Ich war jetzt gerade am Schreiben, deswegen habe ich nicht gehört, was du gesagt hast. Es geht um die Recherchen, ja? Ja, wir hatten ja auf der Klausur gesprochen oder überlegt, was könnte man noch so machen mit Zeitungsbeilagen. Und dann hatten Grumpy und Christoph ein bisschen recherchiert, dass Post wahrscheinlich sogar preiswerter ist. Ich glaube, Grumpy hatte uns irgendetwas auch in den Request-Tracker geschickt, was in der LGS angekommen ist an Werbung. Ich nehme das jetzt an mich, dann bereite ich das nächste Woche auf. Dann ziehe ich die Sachen aus dem RT nochmal, weil ich habe die Originale ja auch noch in der LGS. Das heißt also, die Variante einfach nur eine grobe Übersicht an Preisen für lokal und regional versendende Möglichkeiten, die es gibt, so Pi mal Daumen und wer das in der jeweiligen Region sein könnte. Und vielleicht kann dann Christoph, du bist ja auch da, nochmal das ergänzen und oder nivellieren und oder korrigieren. Sollen wir das so machen? Von mir aus gerne. Okay, gut. Dann Landschaftsversammlungen, Regionalräte, da wollte ich mich ja drum kümmern. Und da habe ich dann nochmal so ein bisschen recherchiert, wer darf denn da überhaupt kandidieren, denn wir wollten ja vorab mal rundfragen, wer überhaupt Interesse hat. Und bei der ganzen Recherche bin ich dann auf eine fantastische Seite gekommen. Moment, können wir nur Stunden handeln? So, und zwar ist das die Ergebnisseite der Kommunalwahl 2014 sehr akribisch und sehr genau alles niedergeschrieben. Und auf dieser Seite kann man sehen, zur Kommunalwahl 2014 haben wir 150 kommunale Mandate erlangt. Und dann kann man auf dieser Seite auch sehen, dass trotz dieser 150 Mandate bei den Regionalräten wir nur einen Platz über die Reserveliste bekommen haben, und zwar Regionalrat Köln. Und bei den Landschaftsversammlungen jeweils zwei Plätze. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass zu dem, was im Wiki steht, nichts mehr dazu kommt an Aufstellungsversammlungen, die irgendwo stattgefunden haben, dann würde ich sagen, das macht eigentlich wenig Sinn. Denn wir haben mit dem, was wir jetzt aufstellen, ja, roundabout 10% von den 150 Mandaten. Das heißt, wir werden über die Reserveliste meines Erachtens nirgendwo jemanden reinbekommen. Genau so. Es wäre ja mit Aufwand verbunden. Man müsste mal abfragen, wer hat überhaupt Interesse. Man müsste einen Termin finden für eine Aufstellungsversammlung. Mindestens 3 Leute müssen da sein, um die Menschen dann auch zu wählen. Ich könnte jetzt schon prophezeien, auf die Anfrage, wer hätte Interesse, werden wir keine Rückmeldung bekommen, wenn wir sowas über die NRW-Info-Mail stecken. Ja, und von daher würde ich sagen, also wir sollten es gleich einmal durchstimmen, aber meiner Meinung nach können wir das abhaken. Ja, wie seht ihr das? Balli, fang mal oben an. Ziemlich einfach sein lassen. Ich wäre zwar froh, in der LVL zu sein, aber das geht auch nur über Mandat. Und also in Westfalen. Ne? Ihr seid ja noch was anderes da im Rheinland. Ja, also Westfalen hätten wir sowieso gar keine Chance, wenn dann Landschaftsversammlung Rheinland, weil alle, die da so außer Herne, glaube ich, aufgestellt haben, sind in dem Bereich. Aber dennoch, also da wir da nicht flächendeckend sind. Christoph, was meinst du? Sorry, nochmal? Was meinst du zu der Sache? Also ich möchte das nicht so alleine entscheiden. Hinterher heißt es dann, ja, der Landesvorstand hatte keinen Bock, noch eine Ausstellungsversammlung zu machen. Bevor Christoph antwortet, LVL, weil Balli es gesagt hatte, oder LVR oder beide, dass wir das nämlich sicherheitshalber getrennt behandeln. Es sind nämlich 2 verschiedene Gremien. Einfach nur fürs Protokoll, dass wir sagen, es sind 2 verschiedene Gremien. Wenn wir in beiden chancenlos sind, geschenkt, völlig bei dir. Aber wenn auch nur in einer Ecke auf einmal wir feststellen, oh, da haben wir ja dann doch irgendwie 5, 6, 7, 8 Leute. Okay, also um das zu trennen, wir haben ja da schon auf der Klausur drüber gesprochen. Landschaftsverband, wie heißt der, Ostwestfalen-Lippe, also da, wo Buddy ist, absolut chancenlos, weil wir überhaupt niemanden haben, der da aufstellt. Alle, die aufstellen, die auf der Wiki-Seite sind, außer Herne, würden zu dem Landschaftsverband Rheinland gehören. Aber wie gesagt, bei 150 Mandaten hatten wir gerade mal 2 Sitze über die Reserveliste. Wenn wir dann jetzt hier 10, 12, maximal 15 Mandate haben. So, und das dritte sind ja noch die Regionalräte. Da haben wir selbst mit den 150 Mandaten nur einen Sitz in einem Regionalrat für Reserveliste bekommen, weil die ja auch relativ klein sind. Das heißt, da brauchen wir uns wirklich keine Gedanken zu machen, da noch aufzustellen. So, gibt's noch Meinungen oder so? Habe ich eben schnell nur eben protokolliert. Also mein Vorschlag, nur von der Überlegung her, dient explizit diese Trennung. Ich werde es auch sofort, danke übrigens, korrigieren. Also die Mischung aus LWL, Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe, und LVR, Landschaftsversammlung Rheinland, wo ich die größeren Chancen sehen würde, wenn überhaupt, dass wir das halt genau aus diesem Grund nicht übereinscheren, weil es halt 2 verschiedene Runden sind. Und wir haben da ja noch eine Mühezeit. Und von daher, ja, sorry. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber LWL und LVR sind nicht die Abkürzungen für die Landschaftsversammlungen, sondern für die Landschaftsverbände. Und die Landschaftsversammlungen sind das politische Organ der Landschaftsverbände. Wie gesagt, ich habe ja... Ja, okay. Okay, stimmt. Mea maxima culpa. Blödsinnigerweise, ja, sollte man die Landschaftsversammlungen abkürzen, käme man auf die gleichen Buchstaben. So, ja, also Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe können wir hinterschreiben. Wir haben niemanden, der in dem Bereich aufstellt. Von daher können wir auch keine Kandidaten für die Reserveliste wählen, denn das dürfen ja nur Menschen sein, die auch sonst irgendwo auf einer Liste kommunal stehen. Und zum LVR, ich glaube, es macht erst Sinn, darüber zu sprechen, sobald hier die Abgabefrist durch ist für die Unterstützungsunterschriften, also der 7.7. Weil vorher steht hier in Bonn halt auch noch nicht fest, ob da jetzt was draus wird. Ja, okay, wir können es natürlich schieben. Wir hatten halt angedacht, so eine Aufstellungsversammlung Anfang Mitte August zu machen. Wenn wir jetzt bis zum 7.7. warten und dann doch, ich wüsste jetzt nicht warum, aber doch plötzlich feststellen, Mensch, Landschaftsversammlung Rheinland würde schon Sinn machen, dann müssen wir halt einen neuen Termin finden, ne? Weil Aufstellungsversammlung, Einladungsfristen und. Und wie gesagt, es bringt ja im Prinzip auch nur etwas, wenn wir schon konkret wissen, dass es Menschen gibt, die sich da auch gerne wählen lassen wollen, weil der Kreis dieser Menschen ist ja eingeschränkt. Es sind ja nur die, die auf Listen stehen und da gibt es nur eine Einschränkung. Ich glaube, nur kreisfreie Städte und Gemeinden oder nur Kreise und kreisfreie Städte, eins von beiden. Zweiteres. Okay, also ich höre hier vertagen und wir haben noch Zeit. Ich habe das auch so gehört. Ja, ich schließe mich dem an, wenn das eure Meinung ist, aber ich teile durchaus Markus' Meinung, dass wir da vielleicht wirklich zu optimistisch sind. Man möge mir verzeihen, es geht um ein, zwei Namen auf einem Blatt Papier und dieser Name wird dann trotzdem auch im Lokal- und Regionalfunk weiter verbreitet und auch der Name der jeweils zugehörigen Partei. Und wenn es nur an der Stelle auf dem Papier ist. Ja, ich glaube nicht, dass das verbreitet wird, weil das wird ja auch erst alles nach der eigentlichen Kommunalwahl passieren. Und ja, wie gesagt, ich bin auch der Meinung, es ist ein bisschen mehr als zwei Namen auf dem Papier. Ne? Wir müssen eine Einladung schreiben, wir müssen eine Aufforderung schreiben, meldet euch, wenn ihr kandidieren möchtet. Was machen wir, wenn sich keiner meldet? Machen wir dann trotzdem eine Aufstellungsversammlung? Also ich finde, man sollte das jetzt nicht allzu einfach denken, aber wir können es gerne vertagen bis nach dem 7.7. Dann wissen wir konkret, wo wir antreten. Christoph oder Janine, habt ihr schon einen Termin für die Wahlausschüsse bekommen? Was genau? Also ich kenne die Fristen halt auch nur. Ja, nach dem 7.7. muss ja irgendwann nochmal ein Wahlausschuss tagen, und zwar in jedem Ort sozusagen. Die Herner meinten, das wird wohl um den 15. Juli sein. Erst dann wissen wir ganz konkret, ob die Piraten XY zugelassen sind. Ja, ich guck mal fix nebenbei nach, ob hier schon irgendwas, ob was zu finden ist. Es wäre ja total schick, wenn das kommunal einheitlich, also NRW einheitlich wäre, dass der 15. dann überall so der Fall ist, aber ich befürchte. Bei den letzten Wahlen haben wir es immer sehr kurzfristig erst mitgeteilt bekommen, den Termin. Deswegen bisher weiß ich da auch noch nichts. Aber nochmal ganz kurz zu LVR zurück. Wir hatten jetzt doch einige Kreise, die keine Unterschriften sammeln mussten, richtig? Richtig, hier in Hilden zum Beispiel. Ja, also im Prinzip könnten wir auf jeden Fall jemanden aufstellen, zumindest eine Person, sofern sich jemand von der Liste, von den Orten, wo keine Unterschriften gesammelt werden müssen, bereit erklären würde. Das heißt, wenn wir jetzt also von mindestens einer Person erfahren, dass sie sich bereitstellen würde, dann könnten wir im Prinzip jetzt schon dann die alles vorbereiten für die Aufstellung. Ja, nun, aber die anderen möchten doch vielleicht auch noch eine Chance haben. Ja klar, nee, ich meine, dass wir dann nicht den 7.7. abwarten müssen. Wenn wir von mindestens einer Person wissen, dann kann man und dann für Anfang August einladen. Bis dahin wissen dann ja alle, ob sie zugelassen sind und können dann Überlebsel auch auf die Liste wollen. Dann wissen wir wenigstens, ob wir den ganzen Zirkus anrollen. Sorry, ich verstehe euch nicht. Warum wollt ihr das wissen? Also, warum wissen wir nach dem 7.7. mehr als jetzt? Also, wenn ich alles nehme, was auf der Wiki-Seite steht, komme ich noch nicht mal auf 10% der Mandate, die wir 2014 bekommen haben. Also, selbst wenn alle UUs gesammelt, alles durchgeht, sind es weniger als 10%. Und wenn da noch irgendwas wegfällt, wird es entsprechend noch weniger. Und da ist halt die Frage, machen wir jetzt den großen Wurf? Fragen wir rum, wer will kandidieren? Formulieren wir eine Einladung? Lassen wir die Einladung fristgerecht verschicken? Und so weiter und so fort. Inklusive aller Formulare, die angefordert werden müssen. Da möchte ich pro Christoph sprechen, weil mir selbst ist es passiert, weil ich bei der letzten Kommunalwahl auf der Liste stand, habe ich für, vor 3 Jahren oder 3,5 Jahren, keine Ahnung mehr, einen Anruf vom LGL bekommen, dass ich mich bereitstellen sollte, dass ich eventuell dort in die, nicht Versammlung, sondern in den LGL gehen soll. Da war ich nämlich auf einer Reserveliste, warum auch immer. Das ist das schöne Vorteil einer Demokratie. Und genau deswegen, wenn wir die Möglichkeit haben, das schmerzfrei einfach nur auf dem Blatt Papier zu unterzeichnen, habe ich jetzt nur die Frage, habe ich jetzt mit 7.7. das falsche Datum oder hatten wir gesagt 17.7.? 7.7. ist der Abgabetermin und ich finde es nicht schmerzfrei. Aber okay. Relativ schmerzfrei. Weil 7.7. ist dann zugleich deswegen, weil dann müssen wir das Protokoll nämlich korrigieren. Das ist ja dann zur Kommunalwahl die Einigungsfrist. Und wir haben ja noch oben drin stehen Termine 6.10. Einreichungsfrist, Reservelisten der Landschaftsversammlung. Oder habe ich das jetzt wieder durcheinander geworfen? Nein. Am 7.7. ist der Abgabetermin für die Kommunalwahl, die Kreistage, also Kreisräte, Stadträte und all dieses. Die Landschaftsversammlungen werden, die Einreichungsfrist dafür für die Kandidaten ist so wie oben beschrieben, genauso wie die Regionalräte, wobei bei den Regionalräten haben wir das auf der Klausur selber errechnet. Da steht irgendwas von 10 Wochen nach der Kommunalwahl und das andere ist etwas eher diesen Termin im Oktober, den habe ich irgendwo veröffentlicht gesehen. Wir haben für die Einreichung der Listen entsprechend viel Zeit. Die Frage ist halt einfach nur, wie viel Zeit brauchen wir? Wer kümmert sich um den ganzen Kladderadatsch inklusive Einladungsschreiben? Formulare, Kandidatinnen beschaffen und so weiter. Man kann das durchaus auch noch nach der Kommunalwahl machen. Also, zur Güte, dein erster Vorschlag oder von wem der jetzt kam, wir vertagen das, weil es anscheinend Möglichkeiten und Leute gibt, die da vielleicht sich melden möchten und können und sei es über eine Reserveliste oder ähnliches. Wir haben noch Zeit ohne Ende. Und müssen das jetzt nicht von Höchstchen auf Stöckchen machen. Wir warten jetzt erstmal ab, wer alles zum 7.7. eingereicht hat. Und wer dann auf der Liste steht, der darf sich dort gerne melden. Also von daher mindestens 4 Wochen, nein, also 3 Wochen oder 4 Wochen vertagen und dann ist. Okay, dann würde ich darum bitten, aus der Terminliste die Gedanken einer Aufstellungsversammlung am 3. oder 10.8. zu machen, zu streichen, weil dafür müssten wir quasi nächste Woche einladen, so ungefähr. Betrifft das jetzt explizit nur die Landschaftsversammlung oder auch die Regionalräte? Im Prinzip alles, aber Regionalräte können wir uns wirklich knicken. Wir haben mit 150 Mandaten einen Sitz in einem Regionalrat bekommen. Ihr glaubt doch nicht, dass wir mit 10 Mandaten irgendwo einen Regionalratssitz bekommen. Es geht mir doch dabei nicht, ich frage deswegen so blöd, es geht mir nur um das Formelle und nicht um die Chancen. Reinhard ist im Sprechenraum. Hallo Reinhard. Ja, bitte. Sorry, ich bin mal gerade eben um die Ecke. Reinhard, du bist leider nicht zu hören. Ich bin noch nicht da. So, jetzt bin ich wieder da. Hallo allerseits. Ich rede kurz zu Sinn. Wir aus Duisburg haben ja Interesse, aber an den Landschaftsverband, an den für die Kulturparlament zu wählen, teilzunehmen, haben wir immer noch. Falls man das sollte, wären wir bereit, da anzutreten, wir 3 mindestens. Und ich persönlich stehe schon auf der Liste hier auf meiner Reihenseite, ist bekannt. Und das sollte dann die Wahl sein, würden wir dann gerne in Duisburg machen, im Café Dingsbus da in Stadtmitte. Nochmal zur Erinnerung. Okay, den Rest habe ich jetzt noch mitbekommen. Reinhard, wir hatten da schon drüber gesprochen. Ruhrparlament haben wir in Angriff genommen im Oktober oder November letzten Jahres. Wir haben alle wie zu einer Aufstellungsversammlung eingeladen, zu einer Infoveranstaltung. Der Ruhrparlament ist nicht eine Reserveliste, hat auch nichts damit zu tun, ob du irgendwo schon anders auf einer Liste stehst. Ruhrparlament wäre genauso wie zu einem Kreistag oder Stadtrat anzutreten. Da hätten wir 250 Unterschriften sammeln müssen. Das kriegen wir nicht mehr hin. Es hätte sich eine Handvoll Leute finden müssen, die gesagt, okay, ja, wir sind da auch bereit, dann Wahlkampf zu machen. Wir sind auch bereit, ein Programm zu schreiben. Du warst dabei, Reinhard. Du warst auch bei allen Sitzungen dabei, wo wir nochmal darüber gesprochen haben. Wir werden zum Ruhrparlament nicht aufstellen, weil nur 3 Leute zu dieser Online-Veranstaltung gekommen sind und es auch sonst keinerlei Rückfragen gab und ich jetzt auch nicht wüsste, außer den 3 tapferen Herren in Duisburg, wer sich denn da noch drum kümmern wollen würde. Gut, dann werde ich das in Duisburg weitergeben, falls man mich danach fragt, muss dann okay. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt was du alles gesagt hast. Ich hatte jetzt gedacht, ich hätte jetzt damit was zu tun. Nein, das ist ein anderes System, Reinhard. Ruhrparlament ist eine direkte Wahl und wir reden hier gerade über Reservelisten, wo wir Leute aufstellen, falls wir solche Wahlergebnisse haben, dass wir im Ausgleich da über die Reserveliste noch jemanden reinbekommen. Das Ruhrparlament wird aber ganz anders gewählt. Ja gut, hab ich halt verstanden und dann kannst du meinen Beitrag auch gerade wieder mal vergessen. Und falls am 7.7. sowieso das Ruhrparlament eingereicht werden müssen, schaffen wir natürlich nicht Unterschriften. Das verstehe ich natürlich auch. Danke. Okay, wir vertagen und wenn es jetzt keine Wortmeldungen mehr gibt. Themenflyer, ich weiß nicht, hat da noch mal jemand drüber geguckt. Wir hatten ja soweit besprochen, dass geändert werden muss. Dann würde ich das jetzt... wenn niemand noch irgendwas gefunden hat, was geändert werden muss, so an die Kreativen, sprich an Oliver weitergeben, mit der Bitte, den zu überarbeiten. Doch, ich hatte mir den ja schon angeguckt, aber nur sehr grob. Ich wollte mich da eigentlich noch vertiefen, weil wir müssen da ja, wie wir schon besprochen haben, das Twitter rausnehmen und dafür das Blue Sky rein. Ja, das haben wir schon alles gelistet. Ja, und dann hatte ich mir nämlich noch vorgenommen, ich bin nur, wie gesagt, noch nicht dazu gekommen, mir die Themen, wir haben ja da einige Programmpunkte draufstehen und bei einigen hatte ich das Gefühl, das war aber nur ein Bauchgefühl, dass ich da nochmal nachgucken muss, ob da nicht einiges schon mittlerweile sich erledigt hat, weil es tut sich ja auch einiges und manche Forderungen haben sich erledigt und da wollte ich nochmal drauf gucken. Okay, sind ja alles Dinge aus dem Programm 2022. Was meinst du, es kann also durchaus sein, ne, dass ich irgendwas erledigt habe, wobei ich glaube, dass das nicht so konkrete Forderungen sind, die da in dem Flyer stehen, aber egal. Was meinst du denn, wie lange du da noch brauchst? Gib mir bis morgen Zeit. Ach so, ja, okay. Dann sag mir einfach im Telegram Bescheid, wenn du damit durch bist. Okay. So, sonstiges Wichtiges, haben wir da sonst noch irgendwas? Das mit Duisburg haben wir jetzt doppelt erfasst? Nee, ich hatte es eigentlich nur verschoben, weil es ja nicht wirklich da reinpasste. Nein, es ging um den Webauftritt. Genau. Alles gut. Na, es passte jetzt, das war ja eine neue Anfrage, es passte nicht zu den To-Dos. Deswegen habe ich es da drunter gepackt. Ja, ich bin alt. Ja, ich auch. Das können wir nicht ändern, Grumpy. Gut, aber wenn wir nichts Sonstiges haben. Alter, mach Pause. Ja, danke schön. Ich warte da noch drauf. Wenn wir sonstiges Wichtiges nicht weiter haben, werden wir soweit durch. NÖ war ja in gewisser Weise schon angekündigt. Da haben wir 2 Tickets für den NÖ-Bereich. Gut, nächster Termin ist der 10.7. Das ist wieder ein Donnerstag und wir treffen uns wieder um 20.30 Uhr in NRW-Mumble und die heutige Sitzung beende ich um 21.34 Uhr. Vielen Dank.